Ich will nicht vergessen. Ich lieb doch nur dich. Auf all meine Fragen bleibst du für immer stumm. Allein geh ich weiter, doch die Zeit geht nicht rum. Bye.

dir werd ich verrückt. Und wenn's bei uns laut wird, halt ich einfach still und fühl mich total beglückt. Lass ein Wunder geschehen, denn deine Wunder sind süß. Lass ein Wunder geschehen, zeig mir dein Paradies. Lass mich aufs Ganze gehen, ich will bei dir auferstehen. Lass mich da. Warum immer ich? Warum fang ich? erzähl mir nichts von anderen, hab mit mir schon selbst genug. Jeder redet über jeden, ich hör da nicht mehr zu. Hab keinen Bock mehr auf Probleme, die lösen sich von selbst. Was nichts ist, das kann noch werden. Frage nie, was kostet die Welt. Wahre Liebe hält für immer, hält bis in die Ewigkeit. Wahre Liebe hält für immer, egal was kommt, ich weiß Bescheid. Und geht es einmal abwärts, dann tut es mir nicht leid. Wahre Liebe hält für immer, hält bis in die Ewigkeit. Du gibst mir die Das ich will, bist du. Du bist so unheimlich sexy. Ich schau dich nur an. Erst dachte ich, ich weck sie. Aber dann, was ist dann? Das kann doch nicht wahr sein, das ist doch gelogen. Das Blaue vom Himmel, da kommt es geflogen. Das kann doch nicht wahr sein, doch du bist da zum Anbeißen. Passiert ist nun mal passiert. Jürgen, alles klar? Komm zurück, tut mir echt leid. Hey, Onkel Jürgen, alles klar? Du gehst mir durch und durch, durch meine Beine, durch meinen Bauch, direkt ins Herz. Du gehst mir durch und durch, durch meine Beine, durch meinen Körper, ein irrer Schmerz. Ich bin verrückt nach dir. Verrückt nach dir mit deinen irren Sehnsuchtsaugen. Ich bin verrückt nach dir, da stehst du plötzlich vor der Tür. Ich bin verrückt nach dir, der Film, der läuft jetzt schon seit Tagen. Ich hab dich im Traum so oft verführt, doch jetzt versink ich neben dir. Du gehst mir durch und durch, durch meine Beine, durch meinen Bauch, direkt ins Herz. Du gehst mir durch und durch, durch meine Beine, durch meinen Körper, ein irrer Schmerz. Ich bin verrückt nach dir. Verrückt nach dir und deinen unsichtbaren Blicken. Jetzt bist du mal bei mir zu Haus. Ich krieg kein Sterbenswort mehr raus. Du gehst mir durch und durch, durch meine Beine, durch meinen Bauch, direkt ins Herz. Du gehst mir durch und durch, durch meine Beine, durch meinen Körper, ein irrer Schmerz. Ich bin verrückt nach dir. Titelspiel, wenn nicht ganz aus, denn die Zeit reicht nicht, hinten und nicht vorne reicht sie. Ein kleiner Hinweis noch für Sie, liebe Hörer, wenn Sie ein hitverdächtiges Geräusch zu Hause haben, nehmen Sie es, schicken Sie es uns, 19 cm Halbspur-Stereoband genügt, an die neue Welle Geräusch-Hitparade und das Rückporto nicht vergessen. Das war's wieder für heute, tschüsschen, bis bald, ihr... Doobie-doo-wah. Dup-dee-bee-dee-dip, dup-dee-bee-dee-dee-dup.